ABS, Plattenpapst, Merchandise. Du sagst, fahr zur Hölle, doch auch dort kenn ich Plattendreher. Rap sei Mord, Attentäter, Merchandise. Widerlegt das Wort der Rap-Väter. Um Meter benutzt man Rohr als Katheter. Bei Atemnot der Rap-Gegner bis später. Cousin, mein Shit ist dope wie Shore und Ether. Geh dir mit 2 Meter Typen ans Leder. Bleib überlegen und jeder bleib lieber liegen. Denn später flieg ich weit über den, die meinen mit schäbigen Zeilen. Mit ewigen Style, den Merchandise auf Lebenszeit. Schreib zu weiten, keine Zeit für Peinlichkeiten. Promo des Actions, Homo-Fix-Sessions. Porno-Click-Fessions mit meinem Plattenboss ein Bordschein smashen. Ich glaub, ab Bock will Hip-Hop-Stein in den Weg legen, aber ich pack das schon. Ich hab gehört, Tom Miller hatte Dortmund Stadtverbot, was sagt er schon? Dem Typ aus Avalon, es ist egal, wo dein Team sitzt. Verbauen nichts für Teen-Hits, brauchen keine Queen, Bitch. Motto Queens Bridges gegen Rupert, wie ein Witz. Queens Bridges gegen Rupert, wie ein Witz.